Halleluja. Herr Vater, wir danken dir, dass du mit deinem Feuer fällst hier in diesem Raum, Herr. Herr, danke, dass du mit deinem Feuer der Reinigung fällst auf unser Herzen, mit deinem Feuer der Zubereitung, Herr, dein Feuer, Herr. Herr, bahnt den Weg, Herr, für die Ausgießung der Liebe des Vaters. Dein Feuer bahnt den Weg für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir danken dir, Herr, dass du fällst mit deinem Feuer, Herr. Wir danken dir für dein Feuer. Oh, wir danken dir, Herr, und wir geben dir die Ehre, Herr. Alle Vaterschaft ausgehen. Ehren deinen heiligen Namen. Erheben dich. Wir danken dir, Vater, für dein Feuer. Für dein Feuer, das uns reinigt, Herr. Auch gerade jetzt, heiß einfach mal das Feuer Gottes willkommen in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Leben. Also unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und alles, was nicht mit seiner Liebe übereinstimmt, will er verzehren. Er will dich übernehmen. Er will dich einnehmen mit seiner Liebe. Und deswegen sendet er sein Feuer vor sich her. Er sendet sein Feuer vor ihm her, um alles zu verzehren, was da hindert, alles zu verzehren, was da nicht hineingehört. Also heißt sein Feuer willkommen. Oh, wir heißen dein Feuer willkommen, Heiliger Geist. Tauf uns mit Feuer heute Morgen. Oh, tauf uns mit Feuer heute Morgen. Starken Ängsten oder Sorgen, Dinge, die dich beschäftigt haben und du kannst dich kaum konzentrieren im Lobpreis. Lass uns weiter singen. Du bist ein verzehrendes Feuer, weil dieses verzehrende Feuer möchte diese Sorgen, diese Ängste, diese Gedankenfestungen gerade jetzt verzehren. Gerade jetzt. Er nimmt sie weg in Jesu Namen. Menschen hier, die ganz massiv unter Panikattacken gelitten haben, gerade die letzten Tage. Aber weißt du, so wie Gott Sorgen, Ängste, Gedanken verzehrt durch sein Feuer, so wird auch dieser Geist, der diese Panikattacken verursacht hat, verzehrt durch sein Feuer. Und weißt du, es braucht nur eine kleine Berührung mit seinem Feuer und es ist vorbei mit diesen Panikattacken. Wenn dich das betrifft, du darfst einfach ganz schnell hier nach vorne kommen. Ich möchte einfach nur ganz kurz die Hand auf die Stirn legen und dann wird es verschwinden. In Jesu Namen, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wenn dich das betrifft, da waren diese Panikattacken die letzten Tage. Komm einfach hierher, wenn dich das betrifft. Genau, komm einfach hierher. Komm ruhig weiter nach vorne. Halleluja, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir sagen jetzt, ein Ende macht er. Ein Ende macht er. Nicht ein zweites Mal wird sich diese Not erheben. Oh, ein Ende macht er. Nicht ein weiteres Mal wird sich diese Not erheben. Oh, ein Ende macht er. Ein Ende macht er. Oh, oh, danke für dein Feuer. Jesu Namen. Ein Ende macht er. In Jesu Namen. Ende macht er. Ein Ende macht er. Ah, oh, das verzehrende Feuer. Oh. Oh, er lässt dich schwimmen in diesem verzehrenden Feuer. Oh. Und dieses Feuermeer leckt alles andere auf. Oh, es leckt alles andere auf. In Jesu Namen. Ein Ende machen. Ist Gott und er ist ein Bergungsort in Zeiten der Bedrängnis. Oh, er birgt dich unter dem Schatten seiner Flügel. Unser Gott ist stärker. Jesu Name. Unser Gott ist stärker. Jesu Name. Alles in der Welt. Danke, Vater. Danke, Vater. Unser Gott ist stärker. Danke, Vater. Dieser Geist, dieser Quellgeist geht jetzt raus. In dem Namen Jesus verlässt dich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Frei und los. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Du machst ein Ende. Macht ein Ende. Die Liebe des Vaters macht ein Ende. Die Liebe des Vaters macht ein Ende. Oh. Oh ja, lasst uns den Herrn preisen und loben. Ihr anderen, alle im Raum, lasst uns den Herrn loben und preisen. Da passiert Befreiung hier. Oh, Befreiung. Oh, Befreiung. Befreiung. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Für dich ist, wer kann gegen dich sein? In Jesu Namen. In Jesu Namen. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Oh, oh, oh, oh, Feuer. Danke, Herr, Feuer durch jede Phase seiner Seele und seines Körpers jetzt. In Jesu Namen, Herr. Weißt du, es ist so wie bei Salomo. Du legst dich als lebendiges Opfer auf den Altar und das Feuer Gottes fällt und verzehrt alles, was nicht zu dir gehört. In Jesu Namen. Nicht stellvertretend. Nicht stellvertretend. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh. Setz sie frei jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, nicht mehr wieder. Diese Not wird sich nicht ein zweites Mal erheben. Herrn ist, da ist Freiheit. Oh, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Oh, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist der Geist der Freiheit. Oh, oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Der höher ist als alle Vernunft, füllt unser Herz. Oh, füllt unser Herz. glaube, jetzt möchte der Heilige Geist dich wirklich mit dieser Liebe des Vaters füllen. Er möchte uns alle füllen. Streck einfach mal deine Hände aus. Danke, Vater, oh, für den Wind deines Geistes, den Wind deiner Liebe, der jede Furcht vertreibt, alles, was nicht in unser Leben hineingehört. Danke, dass du uns füllst, Vater, mit deinem Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Du bist mein Vater. Willkommen im Wohnzimmer des Vaters. Da ist Sicherheit in ihm. Da ist Geborgenheit in ihm. Mehr länger Sklave, sondern Sohn, Erbe Gottes, Miterbe Christi. Nicht mehr Sklave der Furcht, nicht mehr Sklave der Sünde. Vielleicht ist da noch eine Sünde in deinem Leben, mit der du gekämpft hast bis zum heutigen Tag. Erwarte es heute, an diesem Tag, dass Gott diese Sünde aus deinem Leben rausnimmt, dass Gott dir den endgültigen Sieg gibt über diese Sünde. Denn in der Liebe Gottes kann sich nichts anderes halten. Die Liebe Gottes ist stärker als jede Macht der Sünde. Du lässt ihn an dich ran. Du bittest ihn um Vergebung. 1. Johannes 1, Vers 9. Und er vergibt dir nicht nur, sondern er reinigt dich. Er reinigt dich durch sein Blut von aller Ungerechtigkeit. Oh, gerade jetzt, ich kann es spüren. Wenn da eine Sünde ist, mit der du gekämpft hast, eine Lieblingssünde, vielleicht eine Sucht, was auch immer es ist, kannst du ihm gerade jetzt diese Sünde bekennen. Du kannst ihm sagen, Vater, es tut mir leid, wo ich dir nicht vertraut habe, dass du stärker bist. Es tut mir leid, wo ich dieser Sünde Raum gegeben habe in meinem Leben. Ich bitte dich um Vergebung. Du kannst es gerade jetzt tun, du bittest ihn um Vergebung. Weil die Wurzel jeder Sünde ist, dass wir ihm nicht vertrauen, hat Jesus gesagt, die Sünde, dass wir ihm nicht vertrauen. Also bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn um Vergebung und dann nimm im Glauben sein Blut. Sag, Vater, ich nehme im Glauben das Blut Jesu Christi. Ich nehme im Glauben das Blut Jesu Christi, das mich jetzt reinigt. Reinigt, das mir vergibt und mich reinigt. Oh, das mir nicht nur vergibt, sondern mich reinigt. Das heißt, gerade jetzt nehme ich in Anspruch, dass diese Sünde nicht mehr zu mir gehört, dass diese Sünde getrennt ist von mir, dass diese Sünde keinen Raum mehr hat in meinem Leben. Ich nehme das jetzt in Anspruch, denn das Blut Jesu Christi reinigt mich. Es reinigt mich von dieser Kaufsucht. Es reinigt mich von diesem Zwang, bestimmte Nahrungsmittel zu essen, die mir nicht gut tun. Es setzt mich frei von diesem Zwang zu schimpfen, zu lästern. Es setzt mich frei von dieser Sucht. Es setzt mich frei gerade jetzt von dieser sexuellen Sünde. Es setzt mich frei gerade jetzt. Das Blut Jesu Christi setzt dich frei. Du bist nicht mehr länger Sklave, sondern es setzt dich frei. Es setzt dich frei von diesem Geist der Pornografie in deinem Leben. Es setzt dich frei gerade jetzt. Es setzt dich frei von dieser Lust der Augen. Es setzt dich frei in dem Namen Jesus von diesem zwanghaften Verhalten. Es setzt dich frei in Jesu Namen. Es setzt dich frei gerade jetzt. Oh, es setzt dich frei gerade jetzt. Oh, es setzt dich frei von dem Zwang, die Unwahrheit zu sagen. Es setzt dich frei in Jesu Namen. Es setzt dich frei. Oh, oh, oh. Oh, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Entschuldige es nicht. Halleluja. Amen. Amen und Amen. Halleluja. Und jetzt dürft ihr Platz nehmen, wenn ihr könnt. Halleluja. Halleluja. Wow. Seid ihr schon ein bisschen angekommen im Wohnzimmer des Vaters? Geht's euch gut? Wer ist froh, hier zu sein? Halleluja. Preist den Herrn. Was gibt es Besseres, als in der Gegenwart des Vaters zu sein? Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Ich möchte zu Beginn der ersten Stunde möchte ich gerne lesen aus Johannes 17. Das ist ja das hohe priesterliche Gebet, wird es manchmal genannt. Das ist letztendlich das letzte Gebet von Jesus, das letzte große Gebet von Jesus, bevor er gekreuzigt wurde. Und es ist ein Gebet, wo er als der einzigartige Sohn mit dem Vater gesprochen hat. Und wir lesen da in Johannes 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. In anderen Worten, der Sohn gibt ewiges Leben. Und jetzt kommt Vers 3, dies aber ist das ewige Leben. In anderen Worten, dies ist die Substanz des ewigen Lebens, Dies macht das ewige Leben aus. Was? Dass sie dich, den allein wahren Gott, also den Vater, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das griechische Wort, das dafür erkennen steht, heißt so viel wie erfahrungsmäßig erkennen. Erfahrungsmäßig erkennen. Also mit anderen Worten, Jesus macht deutlich, das ewige Leben ist nicht einfach ein Zeitabschnitt, der nach dem Tod beginnt, sondern das ewige Leben besteht im Erkennen, im erfahrungsmäßigen Erkennen, im Kennen Gottes, des Vaters und von Jesus Christus. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns die beiden lebendig macht. Amen. Dies ist das ewige Leben, dass wir ihn, den allein wahren Gott und den er gesandt hat, erkennen. Das heißt mit anderen Worten, du kannst auch so sagen, alles in unserem Leben und in unserer Ewigkeit, alles entscheidet sich an unserer Beziehung zu Gott. Amen. Ihn erkennen, erfahrungsmäßig erkennen, heißt in Beziehung zu ihm leben. Ja. Von ihm erkannt sein und ihn erkennen. In Beziehung zu ihm leben, daran entscheidet sich unsere ganze Ewigkeit. Also die Bibel macht deutlich, ich lese gleich noch einen Bibeltext vor, die Bibel macht deutlich, dass wir alle möglichen wunderbaren Dinge tun können für Gott, christliche Dinge, wir können sogar ganze christliche Organisationen bauen mit christlicher Motivation und gute Dinge tun. Wir können die besten Menschen gewesen sein hier auf der Erde, die einfach immer nur Menschen geholfen haben, anderen Menschen. Er sagt sogar, wir können sogar Menschen sein, die die anderen übernatürlich mit Heilung, Befreiung, Wundern gedient haben. Aber wenn wir nicht erfahrungsmäßig Gott erkennen, wenn wir nicht in dieser persönlichen Beziehung zu ihm leben, dann sagt Jesus, dann ist es am Ende alles nichts. Amen. Es mag vielleicht radikal klingen, aber genauso radikal sagt es Jesus in Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Da sagt er Folgendes. Er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Wann kannst du den Willen des Vaters tun, der im Himmel ist? Wenn du den Willen des Vaters im Himmel kennst. Wann kennst du den Willen des Vaters im Himmel? Wenn du seine Stimme hörst, wenn du in Beziehung mit ihm bist, wenn du auf ihn hörst, wenn du auf sein Wort hörst, dann kennst du den Willen des Vaters im Himmel. Und er sagt, den Willen des Vaters im Himmel tun, das ist schon mal entscheidend. Und jetzt sagt er noch weiter, Vers 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, also an dem Tag des Gerichts, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und ich werde ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist schon heftig. Ja? Wir steigen gleich voll ein. Ich denke, ihr könnt es verkraften. Ja? Halleluja. Wir steigen gleich voll ein. Ja. Also ganz zum Anfang, Disclaimer. Dieser Bibeltext ist oft missbraucht worden, tatsächlich auf üble Weise missbraucht worden, durch falsche Auslegung missbraucht worden, um diesen Text Leuten an den Kopf zu werfen, die daran glauben, dass Gott heute noch Zeichen und Wunder tut und dass er heute noch die Kranken heilt. Und dann sagen sie, ja, schaut mal, ihr heilt die Kranken, bei euch passieren Wunder, ihr weckt die Toten auf, aber hier steht doch, ich kenne euch nicht. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt, sondern Jesus sagt ganz klar, Markus 16, Vers 17, er sagt, diejenigen, die glauben ihnen, werden diese Zeichen folgen. Amen. Das heißt, selbstverständlich sagt Jesus, folgen denen, die ihm glauben, Zeichen und Wunder. Selbstverständlich folgt ihnen Heilung. Selbstverständlich erwarten wir, dass Gott durch uns die Kranken heilt. Selbstverständlich erwarten wir das. Das ist für Jesus überhaupt gar keine Frage. Also den Text so zu gebrauchen, ist absoluter Missbrauch. Ja. Aber Jesus sagt auch, du kannst Zeichen und Wunder tun, du kannst in Heilung wirken, du kannst Dämonen austreiben und trotzdem nicht wirklich eine persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus und zum Vater haben. Das ist offensichtlich möglich, sonst würde es Jesus hier nicht sagen. Amen. Es ist möglich. Und er sagt, okay, unterm Strich sind nicht deine Werke das, auf was es ankommt. Das ist nicht das ewige Leben. Er sagt nicht, das ewige Leben ist, dass sie lauter gute Dinge tun. Sondern er sagt, das ewige Leben ist, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Amen. Das heißt, dass sie eine persönliche Beziehung, eine persönliche Erkenntnis von ihm haben und aus dieser Erkenntnis heraus seinen Willen tun. Weil das steht hier ja auch. Seinen Willen tun ist entscheidend. Das heißt, seine Stimme hören. Natürlich ist es immer sein Wille, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Jesus hat uns ja klar beauftragt. Er hat klar gesagt, wenn ihr hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Das ist ein klarer Befehl von Jesus. Das heißt, wenn du das grundsätzlich tust, liegst du nie falsch. Amen, da liegst du nie falsch. Und trotzdem gibt es Dinge, die Gott dir zeigt und Dinge, die Gott dir aufs Herz legt und Dinge, wie Gott dich führen will, die du nicht einfach nur daraus, dass du sagst, okay, hier steht's geschrieben und deswegen tue ich es, die du nicht nur aus dem heraus tust, sondern die du aus einer persönlichen Beziehung heraus zu ihm tust, so wie Jesus gesagt hat, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Jesus hat alles, was er getan hat hier auf der Erde, und die Bibel sagt, er war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ja. Er hat alles, was er hier auf dieser Erde getan hat, hat er aus dieser persönlichen, intimen Beziehung zum Vater getan. Und 1. Johannes 4, Vers 17 sagt der Apostel Johannes, so wie er ist, so sind jetzt wir in dieser Welt. Amen. Das heißt, wir sind bestimmt, wie er zu sein in dieser Welt. Wir sind bestimmt, mit anderen Worten, für die gleiche Beziehung. Amen. Für die gleiche Beziehung wie Jesus, der erstgeborene Sohn. Du bist bestimmt für die gleiche Beziehung. Ja, Johannes 15, 14 sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ja, wie kannst du tun, was Jesus dir gebietet, wenn du ihn gar nicht kennst? Wenn du keine Beziehung zu ihm hast, wie kannst du das tun? Ja, woher sollst du überhaupt wissen, was er dich tun lassen will? Okay, du hast sein Wort, da stehen bestimmte Grundlinien drin. Ja? Bestimmte Dinge sollst du tun. Du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst Kranke heilen, das habe ich schon gesagt. Du sollst das Evangelium verkünden, alle Nationen zu Jüngern machen und so weiter. Das sind klare Befehle und die gelten immer. Ja? Die weißt du, da brauchst du nicht erstmal nachfragen. Also du brauchst jetzt nicht aus persönlicher Beziehung zum Vater sagen, oh Vater, willst du tatsächlich, dass ich dieser Person das Evangelium weitersage? Willst du diese Person wirklich erretten? Das brauchst du Gott nicht fragen, weil das steht in seinem Wort drin, er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Du brauchst ihn auch nicht fragen, ob du berufen bist, Menschen zu Jüngern zu machen. Das brauchst du ihn auch nicht fragen, weil das hat er dir in seinem Wort gesagt. Amen. Das sind Dinge, die kannst du ohne persönliche Beziehung zu ihm bereits wissen. Aber gerade deswegen sagt Jesus, ja, du kannst wissen, ohne persönliche Beziehung zu ihm kannst du wissen, dass es dein Auftrag ist, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Wunderwerke zu tun. Du kannst es wissen, weil es im Wort steht. Und trotzdem kannst du keine persönliche Beziehung haben zu ihm. Amen. Und das ist dann nicht so gut. Amen. Und ich sag dir etwas, diese persönliche Beziehung, sie beginnt irgendwann in deinem Leben, weil definitiv ist es so, wenn du auf die Welt kommst, hier in diese sündige Welt hineinkommst, hast du von Natur aus keine persönliche Beziehung zu Gott. Du wächst vielleicht als Christ auf, wenn du Glück hast, wächst du als Christ auf und deine Eltern haben eine persönliche Beziehung zu ihm, aber du hast keine persönliche Beziehung zu Gott, nur weil deine Eltern eine persönliche Beziehung haben zu Gott. Das ist nicht übertragbar. Persönliche Beziehung ist nicht übertragbar. Ich kann ja nicht sagen, okay, ich habe eine persönliche Beziehung zu meiner Frau und jetzt sage ich, Astrid, willst du auch diese Beziehung haben? Okay, ich lege dir die Hände auf, dann hast du auch die persönliche Beziehung. Das funktioniert nicht. Ja? Die persönliche Beziehung ist nicht übertragbar. Ich habe in der Begrüßung gesagt, Substanz, geistliche Substanz ist übertragbar, aber persönliche Beziehung ist nicht übertragbar. Amen. Sondern für eine persönliche Beziehung musst du dich entscheiden. Du musst diese persönliche Beziehung wollen. Ja, du musst reagieren auf das Angebot Gottes. Weil, weißt du, die Bibel sagt ganz klar, nicht wir haben ihn zuerst geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Ja, die Liebe des Vaters war zuerst, die Liebe des Vaters zu uns war zuerst. Römer 7 heißt es, er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Amen. Also als du noch fern warst von ihm, war seine Liebe und sein Verlangen nach einer persönlichen Beziehung zu dir bereits da. Also als du auf diese Welt kamst, schon als du noch nicht mal den ersten Schrei getan hattest, wollte Gott, der Vater, schon eine persönliche Beziehung zu dir haben. Er hat dich so geschaffen. Du hast es nicht gewusst und du hast dich vielleicht die ersten Jahre deines Lebens, hast du nichts davon gehört, vielleicht hast du was davon gehört, aber du hast dich noch nicht entschieden. Und dann kommt der Tag, an dem du sozusagen vor dem Angebot der Liebe des Vaters, das die ganze Zeit da ist und das sich die ganze Zeit, weißt du, er geht dir nach. In einer Stelle in der Bibel heißt es, er zieht uns mit Seilen der Liebe. Also er ist immer am Ziehen. Ja? Und bei manchen, vielleicht hat er vielleicht extrem ziehen müssen erstmal. Bei manchen zieht er vielleicht immer noch. Auch über Livestream zieht er übrigens. Halleluja. Und er wartet darauf, dass du vor seinem Ziehen kapitulierst. Das ist ein Schlüsselwort. Wie trittst du ein in die persönliche Beziehung zu Gott, indem du vor seiner Liebe kapitulierst? Das ist der Beginn. Indem du anerkennst, okay, so ist es, du liebst mich wirklich so sehr. Ich habe es bisher nicht geglaubt. Ich habe vielleicht gesagt, ich sehe es nicht, ich fühle es nicht, ich rieche es nicht, also weiß ich nicht, ob es stimmt. Aber ich entscheide mich, ich kapituliere vor deinem Wort. Ich kapituliere vor deiner Liebe. Ich kapituliere vor deinem Ziehen. Ich kapituliere vor deinem Verlangen, mich zu haben. Und dann sagst du, okay, du kannst mich haben. Johannes 1, Vers 12 drückt so aus, wir nehmen ihn auf. Wir nehmen Jesus auf, so viele Jesus, weil Jesus der Inbegriff der Liebe des Vaters. Du kannst die Liebe des Vaters nicht sehen jenseits von Jesus. Die Liebe des Vaters ist nichts, was jenseits von Jesus, von seinem Kreuz, von seinem Leiden für dich irgendwo zu finden ist. Die Liebe des Vaters ist nicht eine humanistische Liebe des Vaters. Okay, piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb und alles ist gut und egal was du machst, der Vater sagt schon alles okay, egal. Nein, die Liebe des Vaters ist nicht beliebig, sondern die Liebe des Vaters offenbart sich oder hat sich offenbart ein für alle Mal im Kreuz, ja, in Jesus. Und deswegen beginnt dein Weg der Beziehung zum Vater und damit zu Gott und damit auch zu Jesus und zum Heiligen Geist, beginnt in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser aufnimmst. Amen. Wo du seine Liebe aufnimmst. Weil Johannes 3,16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie hat er die Welt geliebt? Dass er seinen einzigartigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Sondern die Erkenntnis Gottes haben. Ja, weil das ist das ewige Leben, haben wir gerade gesehen. Ja. Die Erkenntnis Gottes sollst du haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat Jesus hingegeben, damit du die Liebe des Vaters kennenlernen kannst. Und deswegen sagt er, so viele ihn aber aufnehmen. Und weißt du, aufnehmen hat immer was mit Kapitulation zu tun. Ja? Du musst ja die Tür öffnen, musst sagen, okay, hier bin ich, komm rein. Amen. Du nimmst niemand auf, indem du selber sozusagen, ich sage immer so, wenn ich für Leute bete manchmal, zum Beispiel um Heilung oder so, dann sage ich, und manchmal haben Leute das so drauf, dass sie dann meinen, sie müssen jetzt selber beten. Sie beten dann in Sprachen oder wie auch immer. Und dann sage ich immer, hör auf zu beten, du musst empfangen. Ja? Weil wenn du selber in dem, ich meine, es ist ja gut zu beten, aber in dem Moment, wo Gott dich in dich hineinkommen will, da solltest du auf Empfang stellen und nicht auf Output. Ja? Wie soll was reinkommen, wenn ständig was rauskommt? Ist ja normal. Okay, Halleluja. So, und genau das ist es. So viele ihn aber aufnahmen, das heißt, so viele loslassen, so viele kapitulieren vor seiner Liebe, so viele sagen, okay, Herr, ich nehme dich einfach an, so wie du bist, mit allem, was es ausmacht. Ich lasse meine Fragen hinten an. Weißt du, du verstehst vielleicht nicht alles mit deinem Verstand. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das erste Mal Jesus in deinem Leben aufgenommen hast. Ja, Astrid, hast du verstanden, was du damals gemacht hast? Nicht wirklich. Gar nicht, gell? Ja. Ja, die beiden haben sich bei uns im Gottesdienst vor 18 Jahren bekehrt. Ja, und sie wusste nur, als ich den Aufruf gemacht habe, nach vorne zu kommen oder die Hand zu heben oder was, sie wusste nur, das müssen wir machen. Mehr nicht. Sie haben es nicht verstanden. Aber sie haben ihn aufgenommen. Amen. Und das war der Beginn einer Reise. Halleluja. Und so hast du einen Beginn deiner Reise. Wenn du es noch nicht gemacht hast, ist heute deine Gelegenheit zu sagen, okay, Jesus, ich nehme dich auf. Ich kapituliere vor deiner Liebe. Amen. Halleluja. Uiuiui, kannst du gerade mal bewusst machen. Sagst, okay, ich kapituliere vor deiner Liebe. Weil jetzt sage ich dir was, auch wenn du das schon mal gemacht hast in deinem Leben vor 18 Jahren oder vor 5 Jahren oder vor 3 Wochen oder wann auch immer, so sagt uns die Bibel doch, diese Beziehung muss am Leben gehalten werden. Amen. Es ist wie in einer Ehe. Es reicht nicht aus, deiner Frau in der Hochzeitsnacht zu sagen, Schatz, ich liebe dich und falls ich was dran ändern sollte, werde ich es dir mitteilen. Amen. Es reicht nicht aus, vor dem Traualtar zu sagen, okay, bis das der Tod uns scheidet. Nein, diese Beziehung muss sich entfalten, diese Beziehung muss gelebt werden, diese Liebe muss gefüllt werden. Diese Liebe muss immer wieder neu befeuert werden. Diese Liebe muss immer wieder neu belebt werden. Und da passt ein anderes Gleichnis, das Jesus gesagt hat, sehr gut dazu. Und das betrifft uns jetzt definitiv alle. Und zwar ist es das sogenannte Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Matthäus 25, du hast schon mal davon gehört wahrscheinlich. Matthäus 25, Vers 1, da heißt es, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen, ja, die Lampen stehen für das geistliche Leben, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Das heißt, du kannst schon mal sehen, bis zu diesem Punkt, du kannst dir schon mal klar machen, diese 10 Jungfrauen waren alle mit dem Bräutigam verbunden in irgendeiner Weise. Ja? Diese 10 Jungfrauen glaubten alle, dass der Bräutigam wiederkommt. Mit anderen Worten, diese 10 Jungfrauen hatten alle, du könntest es so sagen, die hatten alle, die waren alle irgendwie christlich sozialisiert. Also egal jetzt, seit wann du christlich sozialisiert bist, vielleicht hast du dich erst mit 50 bekehrt, dann wirst du seither christlich sozialisiert, wie auch immer. Aber diese 10 Jungfrauen, die waren alle, die haben alle das Evangelium gehört gehabt, die haben alle die Lehre gehabt und die haben sogar alle damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt. Und sie wurden alle schläfrig. Ist auch interessant. Ja, auch da gibt es keinen Unterschied. Sie wurden alle schläfrig. Das heißt, die Wiederkunft Jesu, ja, ich meine, wie von euch, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war es so, als ich Anfang der 90er Jahre so in den Dienst gekommen bin, habe ich am Anfang, ich war wirklich fest davon überzeugt, also bevor das Jahrtausend zu Ende ist, kommt Jesus wieder. Also das war für mich ganz klar. Ich dachte, wow, was das. Also vielleicht so 4-5 Jahre vielleicht noch so ungefähr. Ja, ja, hat sich schon ein bisschen gezogen seither. Amen. Aber andererseits preist den Herrn. Viele von euch wären gar nicht hier, wenn sie es nicht gezogen hätte. Halleluja. Okay, also Gott weiß, was er tut. Also sie wurden alle schläfrig. Aber eben die einen nahmen Öl mit und die anderen nahmen kein Öl mit. Und dann heißt es, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen, sie wollten alle zum Bräutigam. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, um zum Bräutigam zu kommen, in Klammer, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, jetzt kommt's, das ist der Hammer, ne? Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und dann sagt Jesus, Seht zu, oder so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Was heißt es? Was sagt Jesus hier? Er sagt mit anderen Worten, halte die Beziehung zu mir lebendig. Halte die Beziehung am Brennen. Es ist immer wieder neu eine Entscheidung, die Beziehung zu Jesus am Brennen zu halten. Es braucht immer wieder neue Schübe, es braucht immer wieder frisches Öl, damit du den Weg bis zum Ende gehen kannst, damit, wenn der Bräutigam kommt, also entweder er kommt wieder, die Entrückung passiert, oder aber du stirbst und siehst ihm in die Augen, damit er sagen kann, ich kenne dich. Weil, wie ist es, verstehst du? Hast du schon mal erlebt, dass du warst eine Zeit lang mit jemandem unterwegs, mit einer anderen Person in deinem Leben, du hast vielleicht einige Sachen zusammen gemacht, du warst befreundet mit ihm und du hattest eine super Zeit in deiner Jugend oder wie auch immer. Also ich habe das schon erlebt an manchen Punkten und dann 30 Jahre später, was weiß ich, irgendein Klassentreffen oder so und du denkst, wer ist denn das? Du kannst ihn kaum mehr erkennen, jetzt hat er eine Glatze, keine Ahnung, du erkennst ihn gar nicht mehr. Warum erkennst du ihn nicht mehr? Weil du die Beziehung nicht aufrechterhalten hast. Ganz einfach. Und genauso ist es in unserer Beziehung mit Jesus. Wir können ihn mal gekannt haben, aber wir können wieder von dieser Beziehung mit ihm wegkommen. Das ist tatsächlich möglich. Bis hin zu dem Punkt, wo er tatsächlich, das ist jetzt die extremste Konsequenz, von der er hier spricht, bis zu dem Punkt, wo er am Ende sagen muss, ich kenne euch gar nicht. Ja, weil er war so lang irgendwo anders, ja. Ich kenne euch gar nicht. Ja. Amen. Kannst du sehen, wie wichtig unser Thema ist? Amen. Kannst du sehen, weißt du, dass Gott nicht einfach irgendwas so tut? Weißt du, Gott gießt nicht einfach seinen Geist, seiner Liebe, gerade jetzt auch in diesen letzten Wochen so speziell aus, einfach nur, um uns persönlich ein bisschen zu bespaßen, um uns eine nette Zeit zu geben, um uns irgendwie ein bisschen aufzupeppen, um uns irgendwie ein bisschen gut zu tun oder so, um uns ein bisschen auf die Schulter zu klopfen, ein bisschen zu streicheln oder sonst was. Nein, es geht um die Existenz. Es geht um das Entscheidende. Es geht um unsere Beziehung zum Vater und es geht um unsere Beziehung zu Jesus. Es geht darum, dass diese Liebe frisch bleibt, weil das ist der Kern dieser Beziehung. Verstehst du, es ist auch nicht einfach nur eine Beziehung des Kennens im Sinne, das habe ich vorher schon gesagt, des Kennens im Sinne von, okay, ich weiß von dir, wir sehen uns ab und zu, hab dich schon gesehen, wir telefonieren ab und zu mal. Nein, sondern es geht um erfahrungsmäßiges Erkennen, das heißt, es geht um diese Liebesbeziehung. Amen. Und jetzt gebe ich dir noch einen Bibeltext. Ich gebe dir alle die scharfen Bibeltexte heute ganz zum Anfang. Und zwar Offenbarung Kapitel 3. Das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und wenn du dir die Gemeinde in Ephesus anschaust damals, dann war das mit unseren heutigen Maßstäben, also wenn du in unsere Gesellschaft guckst und insgesamt den Leib Christi in unserem Land anschaust, die Kirche Jesu Christi in unserem Land anschaust, dann würde ich sagen, die Gemeinde in Ephesus war eine sehr gute Gemeinde. Eigentlich eine ziemlich hervorragende Gemeinde, weil von ihr sagt zum Beispiel, sagt Jesus, er sagt, ich kenne deine Werke, deine Mühe, dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und du hast sie als Lügner befunden. Er sagt, weiter unten sagt er, du hast die Werke der Nikolaiten. Ja, was war das? Viele Gemeinden heute hassen die Werke der Nikolaiten nicht mehr. Die Werke der Nikolaiten waren nämlich einfach die Lehre, dass sie gesagt haben, du kannst an Jesus glauben und es ist völlig egal, wie du dich verhältst in deiner Sexualität, in deinen Beziehungen, es ist völlig egal, du kannst dich sexuell da so oder so oder so oder so betätigen, spielt überhaupt keine Rolle. Und trotzdem an Jesus glauben. Das sind die Werke der Nikolaiten. Ja? Also die nicht in seiner Mitte zu haben, ist schon ziemlich gut in Deutschland, relativ, als Gemeinde. So, ja? Also eine wirklich gute Gemeinde. Und dann sagt er sogar noch Vers 3, sagt er, und du hast Ausharren und du hast vieles getragen um meines Namens willen und du bist nicht müde geworden. Das ist auch schon Hammer. Das heißt, die waren immer noch lebendig. Da ging was ab. Das war keine schlafende Gemeinde, die sonntags 3 Choräle gesungen hat und dann jemand predigte, egal über was, Hauptsache nicht über 15 Minuten. Verstehst du? Das war das nicht. Das war das nicht, sondern es war schon lebendig. Und dann sagt er aber, Vers 4, sagt er, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das heißt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das heißt, die ursprüngliche Liebesbeziehung zum Vater, das erfahrungsmäßige Erkennen des Vaters, das erfahrungsmäßige Erkennen von Jesus. Und dann sagt er, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und jetzt wird er schon gleich wieder scharf. Ja? Er sagt nämlich, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Mit anderen Worten, er sagt wieder, existenziell. Es ist existenziell. Selbst wenn du lebendig bist in deinem Gottesdienst, selbst wenn du nicht müde geworden bist, selbst wenn du die Werke der Nikolaiten hast, also die Freizügigkeit, den modernen kirchlichen Liberalismus oder was auch immer, es spielt keine Rolle. Wenn du die erste Liebe verlassen hast, dann hast du das Entscheidende verpasst. Amen. Somit ist dieser Ruf in dieser Zeit dringlich und ich glaube, dass Gott sich eine Gemeinde ruft in dieser Zeit und deswegen glaube ich, gießt er seinen Geist die letzten Wochen so aus, wie er das tut. Ich glaube, dass Gott sich eine Gemeinde ruft, die wirklich in der Liebe brennt. Amen. Sag mal, in der Liebe brennt. Halleluja. Alles ohne die Liebe nützt nichts. 1. Korinther 13, noch ein scharfer Bibeltext von Paulus in dem Fall. Er sagt, hey, wenn ich alles tun würde, wenn ich sogar mich selber aufopfern würde für andere Menschen, aber es nicht aus dieser Liebesbeziehung, aus dieser Liebe, aus dieser Agape-Liebe Gottes heraus tun würde, dann wäre es alles nichts. Dann wäre es eine klingende Schelle, ein tönernes Erz, dann wäre es einfach nur ein belangloser Klang und dann ist es etwas, was niemand braucht. Ja, also die Gemeinde Jesu, du persönlich, jeder von uns braucht ständig frisches Öl. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, du brauchst frisches Öl. Halleluja. Und dann wende dich mal einem anderen Nachbarn zu und sag, deshalb bist du hier. Amen. Halleluja. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist heute kräftig frisches Öl in unsere Lampe gießen will, kräftig diese Liebe Gottes in uns zum Brennen bringen will, vielleicht wie nie zuvor in deinem Leben. Also ich kann wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, und ich bin jetzt schon 36 Jahre Christ und seit über 30 Jahren im vollzeitlichen Dienst, aber ich kann dir sagen, so wie ich die Liebe Gottes seit in den letzten 10 Wochen erlebt habe, die Liebe des Vaters, habe ich es noch nie zuvor in meinem Leben erlebt. Das heißt, es geht immer noch tiefer. Amen. Und womit beginnt's? Und damit komme ich zum Schluss dieser ersten Einheit. Womit beginnt's? Mit der Kapitulation. Amen. Es ist das Gleiche wie bei deiner Bekehrung. Es ist genau das Gleiche. Du kapitulierst. Also ich glaube, im Nachhinein, ich habe öfters darüber nachgedacht, warum will Gott, dass ich mir die Decke über den Kopf ziehe und auf den Teppich gehe, ja, was bedeutet das? Aber ich glaube, ein Punkt ist einfach, es ist ein Zeichen der Kapitulation. Und natürlich nützt dir die ganze Decke nichts und auch nicht der Teppich übrigens, wenn die Herzenshaltung nicht dabei ist, verstehst du? Die Decke ist nichts Magisches. Manche haben versucht, das nachzumachen und gesagt, okay, ich hole mir auch eine Decke und dann, aber es ist nichts Magisches, aber worum es eigentlich geht, ist die Herzenshaltung. Weißt du, wo du kapitulierst und wo du sagst, Herr, ich brauche verzweifelt mehr von dir. Amen. Wie viele von euch haben dieses Empfinden in ihrem Herzen heute Morgen? Wie viele von euch sagen, Herr, ich brauche verzweifelt frisches Öl in meiner Lampe. Ich brauche verzweifelt frisches Liebesöl vom Vater in meiner Lampe. Was sagt er? Einfach so viele ihn aufnahmen, denen gibt er die Macht, als Kinder Gottes zu leben. Das heißt, in sie gießt er seine Liebe aus. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. In dem Moment, wo wir vor ihm kapitulieren, in dem Moment, wo wir sagen, Herr, wir brauchen dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Fang mal gerade an, einfach ihm das zum Ausdruck zu bringen. Du darfst auch gerne aufstehen, einfach deine Hände ausstrecken zu ihm und einfach sagen, hier bin ich, Herr. Ich kapituliere vor dir, Herr. Ich brauche dich. Ich brauche verzweifelt mehr von dir. Ich brauche verzweifelt mehr von deiner Liebe in meinem Leben. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns wirklich diese Überführung wirkst, Herr. Diese göttliche Überführung, dass wir erkennen, ja. Oh, Vater, wir kennen dich noch nicht so, wie wir dich kennen sollen, Herr. Aber Herr, du bist gnädig, Herr. Und du willst uns mehr als alles andere, willst du uns als deine Kinder überschütten mit dieser Liebe, Herr. Und Herr, wenn wir uns einfach nur demütigen, wenn wir einfach nur sagen, ja, Herr, wir brauchen das. Wenn wir einfach nur sagen, ja, Herr, wir kapitulieren vor deiner Liebe, Herr. Dann kommst du und dann gibst du uns von dieser Liebe. Dann gießt du aus, dann gießt du frisches Öl aus. Halleluja, Halleluja. Lass uns einfach mal gemeinsam, lass uns es gemeinsam zu ihm sagen, wenn du das möchtest, wenn du das in deinem Herzen spürst. Sag einfach, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast, um mir deine Liebe zu offenbaren. Wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich deine Liebe zu mir. Und Herr, ich möchte deine Liebe erkennen. Tiefer. Ich möchte erkannt sein von deiner Liebe. Ich möchte dich kennen, Vater. Und ich möchte, dass du mich kennst. Und so öffne ich dir mein Herz heute ganz neu. Ich kapituliere vor dir. Ich sage, komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Wie immer du es möchtest. Auf welche Weise auch immer du es möchtest. Und übernimm mich mit deiner Liebe. Ganz neu. Brenne mit deinem Feuer in mir. Brenne mit deiner Liebe in mir. Ui, ui, ui, ui, ui. Danke, Jesus. Also unser Gott ist der Gott, der mit Feuer antwortet. Er lässt sich das nicht zweimal sagen. Wenn du mit dieser Herzenshaltung der Kapitulation kommst, er lässt sich das nicht zweimal sagen. Er kommt. Er übernimmt dich. Er bahnt seinen Weg in dein Herz hinein. Danke, Vater. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt endlich die Wurzel jedes Hindernisses, seine Liebe zu empfangen, ist immer die Sünde, dass wir ihm nicht vertrauen. Das ist immer die Wurzel. Die Sünde, dass wir ihm an irgendeinem Punkt unseres Lebens, in irgendeinem Punkt unserer Seele nicht vertrauen. In irgendeinem Punkt unseres Lebens, wo wir einfach denken, wir müssen es selber machen, wir müssen es selber in die Hand nehmen. Das sind manchmal unbewusste Dinge. Aber wenn du das möchtest, kannst du gerade jetzt auch sagen, Vater, in dem Namen Jesus bitte ich dich um Vergebung. Wo auch immer ich deiner Liebe nicht vertraut habe. Ich gebe dir jetzt auch diesen Bereich meiner Seele. Und ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Danke, dass du mich reinigst. Durch das Blut Jesu Christi. Also auch der Bereich, den du bisher, wo du gesagt hast, ja, da will ich jetzt nicht unbedingt, dass Gott da so rein regiert. Und weil ich habe da so eine Vermutung, was er will, und das will ich eigentlich nicht. Also du weißt erst wirklich, was er will, wenn du es ihm gibst. Und das ist eine Sache des Vertrauens. Manchmal hält uns diese Angst, also manchmal hält uns die Angst, weil wir denken, wenn wir Gott unser ganzes Leben geben, dann sagt er morgen, wir sollen nach Afghanistan geben und dort gehen und dort die Taliban missionieren oder so. Ja. Verstehst du? Und ich meine, Gott kann dir das sagen, aber dann wirst du Freude dafür haben. Amen. Also tu die Angst weg, dass Gott dir irgendetwas sagen könnte, auch in Bezug auf deine Berufung, dass er dir irgendetwas sagen könnte, was du überhaupt nicht willst. Tu die Angst weg, er liebt dich ja, er weiß ja genau. Weißt du, wenn du Kälte nicht ertragen kannst, wird er dich nicht zu den Eskimos schicken. Und wenn du Hitze nicht ertragen kannst, dann wird er dich nicht nach Afrika schicken. Einfach. Halleluja. Ja, Herr. Wir entscheiden uns, dir zu vertrauen. Wir entscheiden uns, unser ganzes Leben dir hinzugeben und dir zu 100% zu vertrauen. Danke, dass du. Ja, sag einfach nochmal, ich übergebe dir, Herr, die Kontrolle über mein Leben, weil ich vertraue, dass dein Plan für mein Leben der beste Plan ist. Du hast die beste Berufung, den besten Beruf, den besten Partner, in allem das Beste für mich. Ich vertraue dir. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Okay, ihr Lieben. Ich denke, bis dahin ist jetzt erstmal gut. Wir machen 10 Minuten Pause. Um 12:30 machen wir weiter mit einer zweiten Einheit noch vor Mittagessen. Und also bitte pünktlich in 10 Minuten wieder. Ihr könnt kurz auf die Toilette Pinkelpause machen und dann geht's weiter. Aber in der zweiten Stunde wollen wir wirklich auch die Liebe des Vaters, wollen uns noch tiefer reinfallen lassen in die Liebe des Vaters. Also sei pünktlich wieder da.